Erster, wenn du in das Land kommst, das Jahwe, dein Gott, dir gibt und du es besitzt und dort wohnst. Zweiter, sollst du einen Teil der ersten Ernte von allen Feldfrüchten nehmen, die du auf deinem Land erntest, das Jahwe, dein Gott, dir gibt. Lege sie in einen Korb und geh zu dem Ort, den Jahwe, dein Gott, als Wohnort für seinen Namen auswählen wird. Dritter, dort sollst du zu dem Priester gehen, der zu dieser Zeit da ist, und zu ihm sagen, ich erkläre heute Jahwe, deinem Gott, dass ich in das Land gekommen bin, das Jahwe unseren Vätern mit einem Eid versprochen hat. Vierter, danach soll der Priester den Korb von dir nehmen und ihn vor den Altar Jahwes, deines Gottes, stellen. Fünfter, und du sollst vor Jahwe, deinem Gott, sprechen, mein Vater war ein wandernder Aramäer. Er ging mit wenigen Leuten nach Ägypten, lebte dort als Fremder und wurde dort zu einem großen, starken und zahlreichen Volk. Sechster, weil uns aber die Ägypter schlecht behandelten, unterdrückten und uns schwere Arbeit gaben, siebter schrien wir zu Jahwe, dem Gott unserer Väter, um Hilfe. Und Jahwe hörte unser Rufen und sah unser Leid, unsere Mühe und unsere Not. Achter, und Jahwe führte uns mit starker Hand und großer Macht aus Ägypten heraus, indem er Zeichen und Wunder tat. Neunter, und er brachte uns an diesen Ort und gab uns dieses Land, ein Land, das sehr fruchtbar ist und von Milch und Honig überfließt. Zehnter, und hier bringe ich nun die ersten Früchte des Landes, das du mir gegeben hast, Jahwe. Du sollst sie Jahwe, deinem Gott, übergeben und dich vor ihm niederwerfen. Elfter, danach sollst du dich mit deiner Familie, den Leviten und den Fremden, die bei dir leben, über all den Segen freuen, den Jahwe, dein Gott, dir gegeben hat. Zwölfter, wenn du im dritten Jahr, dem Jahr des Zehnten, den ganzen Zehnten von deinen Erträgen vollständig abgegeben und ihn den Leviten, Fremden, Waisen und Witwen gegeben hast, damit sie in deinen Städten davon essen und satt werden, dreizehnter, dann sollst du vor Jahwe, deinem Gott, erklären. Ich habe die heiligen Gaben aus meinem Haus genommen und sie den Leviten, Fremden, Waisen und Witwen gegeben. Ich habe dein Gebot genau befolgt und keines deiner Gebote übertreten oder vergessen. 14. Ich habe nichts davon gegessen, als ich traurig war, nichts davon weggeschafft, als ich unrein war, und nichts davon für einen Toten gegeben. Ich habe dem Gebot Jahwes, meines Gottes, gehorcht und alles befolgt, was du mir befohlen hast. 15. Schau herab von deinem heiligen Wohnort, vom Himmel, und segne dein Volk Israel und das Land, das du uns gegeben hast. Es ist ein Land, das von Milch und Honig überfließt, wie du es unseren Vätern geschworen hast. 16. Heute befiehlt dir Jahwe, dein Gott, diese Regeln und Gesetze zu befolgen. Deshalb sollst du sie mit ganzem Herzen und ganzer Seele beachten und tun. 17. Du hast heute Jahwe erklärt, dass er dein Gott sein soll und dass du nach seinen Wegen leben, seine Regeln, Gebote und Gesetze halten und auf seine Stimme hören wirst. 18. Und Jahwe hat dich heute erklären lassen, dass du sein besonderes Volk sein wirst, wie er es dir befohlen hat, und dass du alle seine Gebote befolgen wirst. 19. Damit er dich über alle Völker erhebt, die er geschaffen hat, und du zu seinem Lob, Ruhm und seiner Ehre wirst. So sollst du ein Volk sein, das Jahwe, deinem Gott, heilig ist, wie er es befohlen hat.